schwarzer Prinz, warum bleibst du nicht hier? Ich hab mich in deinen Armen wohl gefühlt. Und ich spürte eine Sehnsucht, mich von allem zu befreien. Wie ein schwarzer Vogel, stolz und allein. Ja, ich weiß, du bist der Tod und alle fürchten dich. Doch ich denk an dich, was immer. Auch du, träumen und Gedichte schreiben oder reiten mit dem Wind.